IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie aus der Reihe Ragas auf westlichen Instrumenten unser heutiges Thema zu präsentieren. Indische Saxophonisten. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. In unseren zurückliegenden Sendungen haben wir bereits zwei Instrumente des Westens ausführlicher vorgestellt, die in der südindischen Klassik einen festen Platz gefunden haben. Das Harmonium als Begleitinstrument und die Violine. Dieses Streichinstrument ist Bestandteil jeder Performance der südindischen Klassik. Als Solo-Hauptinstrument hat es sich besonders in der nordindischen Klassik etablieren können. Zur Geschichte und Funktion des Saxophon. Das Saxophon war ursprünglich für den Einsatz in Sinfonieorchestern gedacht. Es wurde von dem Belgier Adolf Sax im Jahre 1840 erfunden und in Frankreich patentiert. Es gehört mit einem Rohrblattmundstück zur Familie der Holzblasinstrumente. Die ursprüngliche Intention von Sax war, ein Holzblasinstrument der tiefen Lagen zu schaffen. In Sinfonieorchestern fand es zunächst keine Verwendung, haben die zeitgenössischen Komponisten das neue Instrument weitestgehend ignoriert. Im Westen fand es daher nur Anwendung in Marsch- und Militärkapellen. Später wurde es bei Konzert- und Tanzmusik ein beliebtes Soloinstrument. Mit dem Aufkommen des Jazz begann der eigentliche Siegeszug dieses Instrumentes in seinen unterschiedlichsten Ausführungen als Alt-, Tenor-, Sopran-, Bariton- oder gar Basssaxophon. Der dynamische Umfang und sehr variable Klang des Saxophons war für das Improvisationsspiel im Jazz prädestiniert. Eine Ausnahmeerscheinung ist der Jazzmusiker Rudrish Mahantapat mit indischen Wurzeln. Er wurde in 2006 vom Downbeat Magazine mit Rückschau auf die Entwicklung im Jazz in den letzten 4 Jahren als der aufsteigende Stern des Altsaxophon gepriesen. Rudrish ist ausgebildet am berühmten Berklee College of Music und für Jazzkomposition an der Chicago's DePaul Universität. Die beiden Altsaxophonisten Rudrish Mahantapa und Dr. Khatri Gopalnath leiten zusammen das Dakshin Ensemble, mit dem sie bereits im Herbst 2007 im Auftrag der Asia Society New York auf US-Tournee waren. Im August 2008 wird beim Label P Records die von ihnen eingespielte CD Kinsmen Shavachanam veröffentlicht. Rudrish Mahantapa hören wir nun im Zusammenspiel mit einem Saxophon-Pionier Indiens, Dr. Khatri Gopalnath, in einem Ausschnitt aus den Studioproduktionen zur CD Kinsmen Shavachanam. Und wie das Saxophon seinen Weg nach Indien gefunden hat, erfahren wir gleich nach diesem ersten Eindruck zwei herausragender indischer Musikmeister auf dem Saxophon. Thank you. Beziehen wir uns nun auf die Entwicklung des Instruments mit Blickrichtung aus dem Westen auf Indien. In dem ersten Höreindruck aus dem Zusammenspiel der Altsaxophonisten Dr. Kadri Gopalnath und Rudresh Mahantapa wird uns ein unter dem Begriff Indo-Jazz geführter Musikstil präsentiert. Indo-Jazz hatte maßgeblich auf die Etablierung des Saxophons in Indien Einfluss. Im Jahre 1966 gründete John Mayer das Quintett Indo-Jazz Fusions. Es besteht aus Sitar, Tabla, Tambura, Flöte und mit John Mayer selbst auf der Violine und dem Harpsichord. Indo-Jazz Fusions darf als die erste Hochzeit zwischen Jazz und der indischen Klassik gesehen werden. John Mayer wurde 1930 in Kolkata, dem ehemaligen Kalkutta, geboren. Seine Eltern waren Anglo-Inder. John erhielt zunächst im Alter von 7 Jahren Violinunterricht an der Calcutta School of Music. In seinen späteren Studien unter Melhel Mehta wurde er ermutigt, sich für ein Studium an der Royal Academy in London zu bewerben. Das theoretische Wissen zur indischen Klassik erhielt er von Sanatan Mukherjee. 1958 präsentierte John Mayer in einer Uraufführung seine Komposition Dance Suite für Sitar, Flöte, Tabla, Tambura und Sinfonieorchester. Es spielte das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. John Mayer ist ein Komponist mit vollständiger Anerkennung in seinem Heimatland Indien und in Übersee. Er ist heute Professor für Komposition am Birmingham Konservatorium und hat mit der führenden Nachwuchsgilde junger britischer Jazzmusiker seine Formation Indo Jazz Fusions wieder aufleben lassen. Wir hören nun in der Originalbesetzung Indo Jazz Fusions mit dem im Jahre 1973 verstorbenen Altsaxophonisten Joe Harriott aus der Indo Jazz Suite den Raga Mek, ein Ganztagesraga zur indischen Regenzeit. Es spielen John Mayer Violine, Harpsichord, Divan Motihar Sitar, Chris Taylor Flöte, Keshav Sateh Tabla und Chandrahas Paigankar Tampura. Im Weiteren Eddie Blair Trompete, Pat Smith Piano, Rick Laird Bass und Alan Ganley auf dem Schlagzeug. Das war der Regenrager Mac, gespielt von der Formation Indo-Jazz Fusions in der Originalbesetzung der 60er Jahre des indischen Komponisten John Mayer mit dem Altsaxophonisten Joe Harriott. Unter Indo-Jazz Fusions Volume 1 and 2 ist diese Aufnahme bei Radio Records Polygram als Doppel-CD wiederveröffentlicht. Zurück zum Saxophon. Das Quartett um den Free-Jazzer John Coltrane, der New Yorker Avantgarde, das neben dem Quintett von Miles Davis einer der einflussreichsten Jazzformationen der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war, darf hier nicht ungenannt bleiben. Mit der Aufnahme von afrikanischen und orientalischen und auch indischen Einflüssen kommt die spirituelle Haltung Coltranes besonders zum Ausdruck. Nachdem Coltrane sich im April 1960 nach einer Europatournee mit dem Miles Davis Quintett auf eigene Pfade begab, schenkte Miles ihm zum Abschied ein gebauchtes Sopransaxophon. Dessen nasaler Ton und die Möglichkeit zur Erzeugung von indischen und arabischen Klängen kam dem Interesse Coltranes entgegen und brachte ihn in seiner künstlerischen Entwicklung entscheidend weiter. Der amerikanische Kritiker Ralph Gleason spricht John Coltrane das Verdienst zu, das musikalische Bewusstsein der jungen Menschen der westlichen Welt von Amerika nach Asien verlagert zu haben. So ähnelt John Coltranes Version von My Favorite Things mehr einem indischen Raga als der ursprünglichen Komposition von Rodgers und Hammerstein. Dazu eine Aufnahme von My Favorite Things aus dem Jahre 1961, ein Live-Mitschnitt eines Konzertes in Baden-Baden in der ursprünglichen Besetzung Anfang der 60er Jahre mit Reggie Workman am Bass, Eric Dolphin Flöte und Altsaxophon, McCoy Tyner Piano, Alvin Jones am Schlagzeug und John Coltrane auf dem Sopran- und Tenorsaxophon. Kurze Zeit später, nach dieser Aufnahme, löste Jimmy Garrison Reggie Workman am Bass ab. Nach der berühmten Aufnahme von Love Supreme im Jahre 1964 wird auch Alvin Jones durch den Schlagzeuger Rashid Ali ersetzt.